Ist ihnen nicht die Kunde von denjenigen zugekommen, die vor ihnen waren, des Volkes Nus, der Ad und der Tamud, des Volkes Ibrahims, der Bewohner von Madian und der umgestürzten Städte? Ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt.